Secret hört ihr mit Strangers und wir stehen gerade live in der Columbia-Halle bei unserem 25. Fritz-Geburtstag. Cyber Humsi und Daniel Klaus hier am Start. In der, wie nennt man das hier oben, obersten, ersten Reihe? Empore, das für die Reichen. Für die reichen Leute, die jetzt Leoniden von oben anschauen wollen, um auf den Kopf spucken zu können sozusagen. Das stimmt und jetzt gerade apropos auf den Kopf spucken, Chris Guse steht auf der Bühne. Und macht jetzt gerade hier nochmal ein ganz bisschen Stimmung in der Halle. Und wir haben uns hier schon zwischen die Meute gedrängt. Ich stehe gerade schon zwischen zwei Mädels, die sich sehr freuen auf den nächsten Snack. Darf ich euch ganz kurz mal fragen, wie ihr heißt? Elisa. Und? Eka. Von wo kommt ihr? Aus Berlin? Weiter angereist? Ich komme aus Potsdam. Aus Potsdam, das ist ja sehr weit. Und du auch? Berlin. So, und ihr freut euch sehr auf die Leoniden heute. Die treten jetzt gleich als nächstes auf. Warum auf die Leoniden? Habt ihr die schon mal live gesehen? Ich habe die noch nicht live gesehen, aber freue mich sehr drauf. Zu Recht. Wie sieht's bei dir aus? Genau, weil ich sie noch nicht live gesehen habe. Mädels, dann macht euch bitte auch was gefasst. Es ist zwar erst so, es ist noch nicht so spät, aber sie werden sehr, sehr abgehen. Sie werden vielleicht auch Technik durch die Gegend werfen. Sie werden vielleicht auch in Mikros beißen. So habe ich das schon live erlebt. Seid ihr auf das vorbereitet, jetzt schon um diese Uhrzeit? Wir haben ja genug Sicherheitsabstand, von daher denke ich mal, geht es klar. Ja gut, die denken mit, die beiden haben sich deshalb schon auf die Empore geflüchtet. Und jetzt gucken wir mal, was passiert auf der Bühne. Auf der Bühne. Geht's jetzt schon los? Ja, es geht los. Also ich, jede Sekunde. Oh, okay, sorry. Also Leute, Fritz Geburtstag, Leoniden, live vom Radio, viel Spaß.